Raumflug Nummer 137. Erde Robinson Crusoe. Die Raumfähre hat soeben angedockt. Die Passagiere werden gebeten, sich an den Computerterminals 14 bis 23 zu identifizieren. Transitreisende zum Pluto benutzen bitte den Ausgang G. Ein Raumbus steht für Sie bereit. Ach, bitte. Ja, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Blake, Robert Blake. Ich bin mit einer Miss Stevens verabredet. Ich kenne Sie aber nicht persönlich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Miss Stevens ausrufen würden. Ich glaube, das wird nicht nötig sein, Mr. Blake. Miss Stevens wartet bereits auf Sie. Dort drüben, die blonde Dame im hellblauen Kleid. Sie schaut gerade zu uns herüber. Ah ja, vielen Dank. Vielen Dank. Robert? Ja? Ich darf doch Robert sagen? Aber natürlich. Meine Schwester hat dich sehr gemocht und oft von dir erzählt und geschrieben. Also, ich wäre beleidigt, wenn wir uns nicht duzen würden. Danke. Ich heiße Myra. Können wir uns vielleicht irgendwo unterhalten, wo es ein bisschen weniger hektisch zugeht, Myra? Du wirst hungrig sein. Ich kenne ein gutes Lokal auf Einstein. Einstein? Die größeren Asteroiden haben alle einen Namen, die kleineren meistens nur Nummern. Und wie kommen wir dahin? Mit dem öffentlichen Transmitter des Flughafens. Dort drüben. Ach ja, stimmt. Barbara hat mir erzählt, dass hier ein voll ausgebautes Transmitternetz besteht und sogar viele Privatleute ihren eigenen Transmitter besitzen. Auf der Erde gibt es bis jetzt nur ganz wenige. Barbara hat sich oft über die Rückständigkeit der Erde lustig gemacht. Ja, sie wollte nichts mehr mit der Erde zu tun haben. Nur noch mit ihrem großen Bruder. Sie hat dich sehr geliebt. Ja, ich weiß. Arme kleine Barbara. Ja. Arme kleine Barbara. Dort drüben ist deine Kabine frei. Komm. Entschuldige bitte, wenn ich danach frage, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, weshalb du hergekommen bist. Barbara ist tot. Ihr Körper wurde eingeäschert. Niemand kann sie in dieses Leben zurückholen. Myra, ich will, dass der Mörder bestraft wird. Die Behörden haben den Fall zu den Akten gelegt. Man glaubt, dass es Selbstmord war. Du warst ihre beste Freundin. Was glaubst du? Tja, sicher, Barbara war immer lebenslustig. Nie hat sie vor irgendwelchen Problemen gekniffen. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Doch, du weißt es, Myra. Barbara hatte 1000 Träume und Pläne. Sie wollte nach oben. So ein Mensch bringt sich nicht selber um. Du weißt, wie sie versucht hat, nach oben zu kommen? Barbara und ich kommen aus kleinen Verhältnissen. Und Barbara wollte unbedingt in die großen Verhältnisse hinein, verstehst du? Ich will zu den Asteroiden, da sitzt das Geld, das hat sie immer wieder gesagt. Sie hat's geschafft. Und wurde ermordet. Vergiss dein Chateaubriand nicht. Es ist ausgezeichnet. Kein Wunder. Es kommt ja auch von der Erde. Du magst die Außenwelt ja nicht besonders, oder? Nein, mit Ausnahmen. Eine sitzt vor mir. Danke. Weißt du, ich mag diese Schickimicki-Szene von Reichen nicht, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen. Und der Geldadel hat sich nun mal auf den Asteroiden angesiedelt. Das war unvermeidlich. Hier gibt es den einzigen Transitpunkt des Sonnensystems für überlichtschnelle Raumfahrt. Hier ist der Umschlagort für den Handel mit den Sirianern. Und außerdem, weißt du, jeder, der über das nötige Kleingeld verfügt, kann hier seine eigene kleine Welt haben. Ja, einen Asteroiden, einen albernen Gesteinsbrocken von ein paar Quadratkilometern. Aber er gehört ihm ganz allein. Einigen Leuten bedeutet so etwas sehr viel, Robert. Und du solltest sehen, wie sie es sich darauf gemütlich gemacht haben. Die künstliche Atmosphäre und die künstliche Schwerkraft sind noch das Wenigste. Kannst du dir vorstellen, wie aufregend es ist, bei nur einem Zehntel der irdischen Schwerkraft in einem luxuriösen Swimmingpool zu baden? Und wer sich das leisten kann, vermisst auch sonst nichts. Luxus von der Erde und die Technik der Sirianer. Transmitter? Ja. Du bist im Bruchteil einer Sekunde an jedem beliebigen Ort. Vorausgesetzt natürlich, dass es dort eine Transmitterstation gibt. Aber bei uns hier gibt es Tausende. Reden wir über Barbara. Ich kann dir nicht viel sagen. Wir waren eng befreundet, mochten uns sehr. Aber ich war nicht ihr Aufpasser. Sie hat mit dir nicht über ihre Männerkontakte gesprochen? Doch, häufig sogar. Aber, ach Robert, das bringt doch nichts. Myra, lass es uns doch wenigstens mal versuchen. Mit wem war sie zuletzt zusammen? Mit Paul Williamson. Ganz großes Tier. Ihm gehören Uranminen und eine führende Roboterfabrik. Und außerdem, oder besser vor allem, ist er syrianischer Konsul im Sonnensystem. Er hat auch... Komm, spar dir die Mühe. Ich kenne diesen Williamson. Und zwar aus der Presse. Mit dem hat Barbara verkehrt? Das ist ja unglaublich. Doch. Die letzten Wochen vor ihrem Tod hatte sie mit ihm ein Verhältnis. Dann war es dieser Mann. Er hat sie umgebracht. Aber warum denn, Robert? Barbara hat immer wieder von seinem Charme geschwärmt. Er hat ihr teure Geschenke gemacht. Ach, sie war doch nur ein Spielzeug für ihn. Als Barbara starb, war Williamson auf einem Empfang des syrianischen Botschafters. Und das für viele Stunden. Es gibt da nicht den Schatten eines Verdachts. Dann war es eben ein anderer. Vielleicht ein früherer Verehrer. Wer war denn der Vorgänger von Williamson? Bonnet. Auch ein Industrieller mit großem Einfluss. Vergiss es, Robert. Der Mann hat sie weggeworfen, als sie ihm lästig wurde. Nicht sie ihn. Ich werde jede Spur verfolgen. Das bin ich meiner Schwester schuldig. Morgen gehe ich erstmal zur Polizei. Du bist so stur wie Barbara. Schön, ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie ist meine Schwester gestorben, Inspektor? Mögen Sie einen Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Beantworten Sie meine Frage. Wollen Sie wirklich Einzelheiten wissen? Ich rate Ihnen ab. Bitte sagen Sie es mir. Sie hat sich vor einen Laser gestellt und ihn dann mit der Fernsteuerung aktiviert. Ein Großlaser, wie er bei uns im Bergbau eingesetzt wird. Da bleibt nicht viel übrig, wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das Gesicht, der ganze Kopf. Seien Sie froh, dass Sie Inspektor, die Leiche nicht mehr gesehen haben. Dietz. Inspektor Dietz, ich verlange von Ihnen, dass Sie den Mörder meiner Schwester finden und festnehmen. Sie haben mich nicht verstanden. Es war Selbstmord. Nein, es war Mord. Warum haben Sie nicht entsprechende Ermittlungen angestellt? Wir haben ermittelt, aber es gibt kein Motiv und keinen Täter. Was ist mit Paul Williamson? Er hat ein Verhältnis mit meiner Schwester. Er hat ein unangreifbares Alibi. Und warum sollte er sie umgebracht haben? Und dieser Bonnet? Ihr Ex-Freund? Er konnte nachweisen, dass er zur fraglichen Zeit nicht hier, sondern auf dem Mars war. Auch er hat übrigens kein Motiv. Er wechselt die Frauen so oft wie seine Hemden. Sie ist umgebracht worden. Es gibt ein Motiv. Irgendjemand hatte ein Motiv. Sind Sie sich wirklich ganz sicher, dass diese angeblich so perfekten Alibis echt sind? Und nicht etwa mit der Tatsache zusammenhängen, dass diese Leute sehr viel Geld und sehr viel Macht haben? Dass die Polizei aus diesem Grunde nicht vielleicht, naja, sagen wir mal, ein bisschen großzügig ermittelt hat? Ich halte es für sinnvoll, das Gespräch an diesem Punkt abzubrechen. Ah ja. Habe ich da vielleicht einen wunden Punkt berührt? Gehen Sie. Sonst lasse ich Sie festnehmen und als unerwünschten Besucher abschieben. Schon gut. Werde gehen. Offenbar haben Sie hier Gesetze, die Mord erlauben. Aber keine unangenehmen Fragen. Auf Wiedersehen, Mr. Blake. Worauf Sie sich verlassen können. Ich war im Archiv. Und? Lob mich mal. Immerhin musste ich mir die Mikrofilme von 5 Tageszeitungen und die Videobänder von 20 Nachrichtensendungen ansehen. Alle vom Tage nach Barbaras Tod. Das muss ja entsetzlich langweilig gewesen sein. Du bist wirklich ein Schatz, Dr. Watson. Danke, Mr. Holmes. Vielleicht hat es sich sogar gelohnt. 2 Meldungen in den Lokalnachrichten scheinen mir irgendwie interessant zu sein. Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Also, es gab am gleichen Tag, an dem Barbara starb, hier auf Robinson Crusoe noch einen zweiten Toten, der ebenfalls Opfer einer Gewalttat war. Ach. Der Tote wurde im Transmitter der Astro AG gefunden. Man konnte ihn nicht identifizieren. Er hatte keine Papiere bei sich und sein Kopf, naja, sein Kopf war wohl ziemlich verbrannt. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit Barbara... Sag mal, verbrannt? Sagtest du, der Kopf war verbrannt? Ja. Der Tote wurde sogar in einer Nachrichtensendung gezeigt. Das war ein scheußlicher Anblick. Genau wie bei Barbara. Einsatz eines Großlasers, wie dieser Inspektor Dietz meint. Ja, deshalb dachte ich mir schon, dass es dich interessieren würde. Und die zweite Nachricht? Weniger dramatisch, aber vielleicht doch ganz interessant. In der Klatschkolumne einer Zeitung war Bonnet abgebildet, auf einer Party. Und zwar gemeinsam mit Daniel Adams. Wer zum Teufel ist Daniel Adams? Der Name sagt dir nichts? Ohne Adams würde es keine Transmitter geben. Er hat die entscheidenden Forschungsarbeiten durchgeführt. Oder jedenfalls geleitet. Ja gut, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Adams... Er ist kein Geschäftsmann. Andere haben den Reibach gemacht. Für ihn blieb nur ein Butterbrot. Was aber viel interessanter ist, er war hinter Barbara her. Doch sie wollte nichts von ihm wissen. Also allmählich sehe ich Zusammenhänge, obwohl ich sie nicht verstehe. Barbara wird ermordet. Ein Toter wird in einem Transmitter entdeckt. Barbaras abgewiesener Verehrer trifft sich mit Barbaras ehemaligem Liebhaber Bonnet. Dem die Astro AG mehrheitlich gehört. In deren Transmitter wurde der unbekannte Tote gefunden. Falls du es nicht wissen solltest, Astro hat ein Monopol auf die Herstellung von Transmittern. Sag mal, wo finden wir diesen Daniel Adams? Er wohnt auf Shakespeare und gilt als Einzelgänger. Wahrscheinlich ist er zu Hause. Du willst doch nicht etwa jetzt gleich? Wir trinken erstmal in Ruhe den Rest der Flasche Wein. Und dann besuchen wir diesen Adams. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du mitkommst. Einverstanden? Einverstanden. Was ist los? Warum meldet er sich nicht? Nicht so ungeduldig. Wenn man die Koordinaten von Privattransmittern eingibt, dauert es länger, weil der Besitzer erst die Transfererlaubnis erteilen muss. Adams, was wollen Sie? Robert Blake und Myra Stevens. Mr. Adams, wir würden Sie gerne mal aufsuchen, um mit Ihnen zu sprechen. So spät am Abend empfange ich keine Besucher mehr. Ich bitte Sie, eine Ausnahme zu machen. Es geht um Barbara. Barbara Blake. Ich bin Ihr Bruder. Und Myra, Barbaras Freundin, kennen Sie ja wohl. Wir möchten Sie gerne etwas fragen, bitte. Na schön, kommen Sie. Entschuldigen Sie die späte Störung. Kommen Sie zur Sache. Dürfen wir uns vielleicht setzen? Bitte. Meine Schwester war Ihnen nicht ganz unsympathisch. Ich habe sie geliebt, aber sie liebte nur das Geld und davon habe ich leider nicht sehr viel. Immerhin besitzen Sie einen Privattransmitter. Der allein ist doch ein Vermögen wert. Gehört nicht mir, sondern der Astro AG. Ich selbst gehöre der Astro AG. Mir selbst gehört wirklich nur wenig. Sie hätten gerne mehr? Wer hätte das nicht? So viel wie Bonnet? Was hat Bonnet damit zu tun? Er konnte sich Barbara, leisten. Das geht mich nichts an. Aber Sie haben mit Bonnet zu tun. Das kann man wohl sagen. Er verdient sich an meiner Forschungsarbeit dumm und dämlich. Wenn Sie ihn so wenig mögen, warum plaudern Sie dann auf Partys mit ihm und lächeln ihm zu? Streiten Sie es nicht ab, es gibt Fotos. Ich bin sein Angestellter. Ich muss auf Partys gehen, wenn er es will, und sogar lächeln, wenn er es will. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Sie haben Barbara auf dem Gewissen. Sie und Bonnet. Sie wollten sich an Barbara rächen, weil sie ihre Liebe nicht erwidert hat. Und Bonnet wollte verhindern, dass Barbara zufällig aufgeschnappte Geschäftsgeheimnisse an Williamson verriet. Sie haben sich einen Killer gemietet, der Barbara umgebracht hat und dann von Ihnen oder Bonnet selber ins Jenseits befördert. Ich habe keine Lust mehr, diesen Unsinn noch länger anzuhören. Sie nennen das Unsinn? Barbara ist im Strahl eines Großlasers umgekommen. Dass die Astro AG auch Bergwerke besitzt und dass dort Großlaser zur Verfügung stehen, brauchen wir ausgerechnet Ihnen ja wohl nicht zu verraten. Sie müssen wahnsinnig sein, alle beide. Nur Wahnsinnige können sich sowas Absurdes ausdenken. Also wer hier wahnsinnig ist, das wird sich noch rausstellen, Freundchen. Ach, lassen wir das doch. Beruhigen wir uns alle wieder, ja? Mr. Blake, ich schwöre Ihnen, ich bin kein Mörder. Ich habe Ihre Schwester geliebt, wirklich geliebt. Sie wollte mich nicht und ich musste das akzeptieren, aber ich habe trotzdem nie aufgehört, sie zu lieben. Man bringt doch nicht um, was man liebt. Und Bonnet? Ein Schwein. Dem traue ich alles zu. Wo finde ich ihn? Nun, tagsüber in seiner Firma. Abends auf seinen Privatasteroiden. Da lässt er sie nicht, das kann ich Ihnen gleich sagen. Aber abends, Sie haben eine gute Chance, ihn in seinem Lieblingsclub zu treffen. Das ist der Point. Er ist fast jeden Abend dort. Sehr teuer und sehr exklusiv, handverlesenes Publikum, wenn Sie verstehen. Wie soll ich denn da reinkommen? Ganz einfach. Hier, mein Clubausweis. Keine Sorge, er ist übertragbar. Ihre Freundin kann auch mit hinein. Eine weibliche Begleitperson ist nämlich erlaubt. Aber halten Sie sich an Bier oder Martini, damit man Sie nicht ausplündert. Sie sind Mitglied im Point Club? Wissen Sie, das ist so. Ich muss Männchen machen, wenn der Chef es will. Ich muss lächeln, wenn der Chef es will. einen 50 Jahre alten Cognac trinken und dabei lächeln, wenn der Chef es will. Aber er muss mir die Spesen zahlen. Den Clubausweis hat er mir genauso wie den Transmitter spendiert, damit er mich bei Lust und Laune dorthin zitieren kann, wo er mich haben will. Damen und Herren, das ist mein Chefwissenschaftler, ein richtiger Akademiker. Sie können ihm jede Frage stellen. Und wenn es nicht gerade um Frauen geht, kann er sie Ihnen wahrscheinlich auch beantworten. Tja, so geht das. Ich verstehe. Sie sollten dort kündigen. Ich kann nicht. Mein Arbeitsvertrag ist so abgefasst, dass ich gar nicht kündigen kann, ohne mit riesigen Regressforderungen belangt zu werden. Das klingt ja nach moderner Sklaverei. Nehmen Sie es, wie Sie wollen. Rein rechtlich sieht es so aus, dass er in mich investiert hat und nun über die reine Amortisation hinaus einen soliden Profit erwirtschaften will. Niemand kann ihn daran hindern. Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht? Lassen Sie nur, Sie müssen es gar nicht aussprechen. Sie wollen wissen, ob ich schon mal daran gedacht habe, ihn umzubringen, um mich zu befreien. Ja, ja, das habe ich. Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre, aber er hat mich so oft gedemütigt, dass ich es vielleicht tatsächlich tun würde. Aber wissen Sie, das würde mein Problem nicht lösen. Wenn er tot ist, gehöre ich seiner Firma. Und wer weiß, welches Arschloch dann der Chef ist. Bonnet. Bonnet hat manchmal auch seine guten Seiten, ja, ja. Ja, die hat er. Wenn er gut gelaunt ist, dann ist er humorvoll, großzügig. Manchmal denkt man sogar, er könnte wahrhaftig ein Mensch sein. Ich gebe Ihnen die Clubkarte spätestens übermorgen zurück. Lassen Sie sich Zeit. Ich werde Sie nicht vermissen. Robert? Ja? Glaubst du ihm? Wem? Daniel Adams. Ich weiß nicht. Er wirkte ganz überzeugend. Aber mein kleiner Finger sagt mir, dass er uns nicht die volle Wahrheit gesagt hat. Und was willst du tun? Ich knöpfe ihn mir irgendwann noch einmal vor. Und was ist mit Bonnet? Der ist bei mir inzwischen der Verdächtige Nummer 1. Bei mir auch. Der ist morgen fällig. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Aber Barbara hat vor ein paar Wochen, etwa zu der Zeit, als Williamson ihr neuer Freund wurde, mal eine seltsame Andeutung gemacht. Sie erwähnte Bonnet und lächelte geheimnisvoll. Da sei noch eine Rechnung offen, meinte sie. Sie wollte mir aber nicht sagen, um was es ging. Ja, hör mal, und das fällt dir erst jetzt ein? Reg dich doch nicht auf. Tut mir leid. Es ist mir tatsächlich gerade eben wieder eingefallen. Entschuldige, es war nicht so gemeint. Vielleicht hatte sie etwas gegen Bonnet in der Hand. Ein belastendes Dokument zum Beispiel. Wie willst du das jetzt noch herausfinden? Bonnet wird dir den Beweis wohl kaum auf einem silbernen Tablett präsentieren. Ich werde versuchen, ihn zu überrumpeln. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Aber ich will's ausprobieren. Morgen. Und wie überbrücken wir die Zeit? Ich könnte mir schon das eine oder andere vorstellen. Ja? Du bist sehr hübsch. Wirklich? Ja, das weißt du doch selbst. Aber du bist auch unheimlich nett. Und intelligent. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen... Nur ein bisschen? Naja, mehr als nur ein bisschen. Sei still, Sherlock Holmes. Diesen Fall werde ich übernehmen. Schau dich mal um, Myra. Ist er hier? Nein, ich... Oh, das heißt, warte mal. Ja, jetzt bin ich sicher. Dort in der Bar. Dunkles Haar, Smoking. Siehst du ihn? Der sich gerade eine Zigarette anzündet. Meinst du den? Zigarette? Nein, das ist Williamson. Der daneben, rechts von ihm, das ist Bonnet. Williamson? Hast du Williamson gesagt? Williamson unterhält sich mit Bonnet? Überrascht dich das? Sie sind die besten Freunde. Obwohl Barbara mit... Barbara war für beide nur ein Objekt. Fairerweise muss man zugeben, dass die beiden auch für Barbara nur Objekte waren. Es wurde also niemandem wehgetan. Nein, es wurde nur jemand ermordet. Verzeih mir, ich wollte nicht zynisch sein, es war anders gemeint. Schon gut. Robert Seymour, Williamson scheint gehen zu wollen. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um mir Bonnet vorzuknüpfen. Tu es bitte nicht, Robert. Was hast du denn davon? Denkst du vielleicht, er wird gestehen, wenn du ihm auf den Kopf zusagst, er sei Barbaras Mörder? Er wird dich auslachen. Und wenn er sie wirklich umgebracht hat, wird er versuchen, dich als Nächsten zu töten. Das Risiko muss ich eingehen. Ich will sehen, wie er reagiert. Es ist die einzige Chance, der Wahrheit einen Schritt näher zu kommen. Komm mit. Ich weiß nicht, bitte recht. Komm mit. Vier Augen sehen mehr als zwei. Du würdest mir wirklich einen großen Gefallen tun. Na schön, aber gern tue ich es nicht. Bonnet! Was? Er ist plötzlich weg, spurlos verschwunden. Du bist mir ein feiner Detektiv. Na komm schon, reg dich wieder ab. Er ist in den Billardraum gegangen. Mr. Bonnet? Mein Name ist Robert Blake. Ich hätte Sie gern für ein paar Minuten gesprochen. Sehen Sie nicht, dass ich mich auf einen schwierigen Stoß zu konzentrieren versuche. Seien Sie still und warten Sie ab. Missglückt. Ihre Schuld, Mr. Blake. Geben Sie sich keine Mühe. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben meinen Namen sehr gut verstanden. Aber vielleicht hat er Sie ein bisschen nervös gemacht. Ich bin Barbaras Bruder. Na gut, Blake. Ich weiß Bescheid. Man hat mir gesagt, dass Sie unter der Wahnvorstellung leiden, Barbara sei ermordet worden. Und Ihre Nase in Sachen stecken, die Sie nichts angehen. Hallo, Myra. Haben Sie sich etwa von diesem Burschen anstecken lassen? Ich mag Sie nicht, Mr. Bonnet. Und ich kann nicht verstehen, weshalb sich meine Schwester mit Ihnen eingelassen hat. Aber eines weiß ich. Sie wusste etwas über Sie, das nicht an die Öffentlichkeit darf. Und deshalb haben Sie Barbara umgebracht oder umbringen lassen. Sie sind ja verrückt. Wenn Sie sich nicht sofort mäßigen, hetze ich Ihnen meine Anwälte auf den Hals. Ich bin ein angesehener Bürger dieser Republik und lasse mich nicht von einem hergelaufenen Terraner verleumden. Aber ich will großzügig sein. Wenn Sie ein Stück Papier und etwas zu schreiben bei sich haben, gebe ich Ihnen die Adresse eines sehr guten Psychiaters. Behalten Sie die Adresse für sich. Vielleicht brauchen Sie seine Betreuung rund um die Uhr, wenn der Druck auf Sie wächst. Sie haben was mit Barbaras Tod zu tun. Richtig. Was? Sie geben es zu? Sie befinden sich auf dem Holzweg, Blake. Ich habe mit Barbaras Tod zu tun gehabt, indem ich ihr einen sehr schönen Kranz zur Trauerfeier spendiert habe. Was sind Sie für ein Mistkerl? Gewöhnen Sie sich mal an die Realitäten des Lebens. Ihre Schwester war amüsant, talentiert im Bett, aber eben für mich nur eine Frau von vielen. Ich hasse Sentimentalitäten. Kommen Sie zur Vernunft, Blake. Ihre Schwester ist tot. Schade, ja, tut mir leid, aber sie ist tot. Niemand kann noch etwas für sie tun, Sie nicht und ich nicht. Wir müssen alle sterben, früher oder später. Warum also so viel Theater darum machen? Sie haben kein Herz, Mr. Bonnet. Lass uns gehen, Robert. Wir müssen uns das nicht anhören. Er kann uns nicht zwingen, wie Dr. Adams, diese Ergüsse noch länger mit anzuhören. Adams? Was haben Sie denn mit Adams zu tun? Guten Abend, Mr. Bonnet. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Kaum. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn Sie ja noch mal aufkreuzen, lasse ich Sie rauswerfen. Es gibt andere Orte. Es gibt keine anderen Orte, an denen Platz für Sie und mich wäre. Wir werden sehen. Du wirst Bonnet nicht packen können. Er ist aalglatt, einflussreich und hat überhaupt kein Gewissen. Wenn du ihm zu sehr auf die Nerven gehst, lässt er dich auch umbringen. Das kann er sich nicht leisten, egal wie mächtig er ist. Es wäre ja so eine Art von Geständnis, wenn er jemanden umbringen lassen würde, der ihn beschuldigt, ein Mörder zu sein. Ich habe trotzdem Angst. Der Mann ist zu allem fähig. Das ist mir heute besonders deutlich geworden. Aha, ist dir noch was aufgefallen? Ich weiß nicht, was Adams. Ach so, entschuldige bitte, der Name ist mir einfach herausgerutscht. Ich weiß, es war ein Fehler. Es war kein Fehler. Na gut, wir haben Dr. Adams damit wahrscheinlich geschadet. Und wir sollten ihn vorwarnen. Aber ich meine etwas anderes. Bonnets Reaktion auf den Namen Adams. Findest du nicht auch, dass er erstaunlich nervös reagiert hat? Ja, du hast recht. Entweder hat Adams mit dem Verbrechen etwas zu tun, oder er weiß etwas über Bonnet, was sonst niemand wissen darf. Vielleicht das Gleiche, was Barbara wusste. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du hast ihn doch erlebt. Dr. Adams ist ein Wissenschaftler, der äußerst zurückgezogen lebt. Was sollte ausgerechnet der über Bonnets Privatleben wissen? Es muss ja nicht mit Bonnets Privatleben zu tun haben. Vielleicht geht's um irgendwelche Firmengeheimnisse. Ach, du meinst Steuerhinterziehung oder sowas? Davon würde Adams kaum was wissen. Nein, ich denke an, naja, an technisches Know-how. Irgendetwas in der Art. Die Astro AG baut vor allem Transmitter, aber dabei... Transmitter? Es muss etwas mit Transmittern zu tun haben. Aber da gibt es keine Geheimnisse. Die Unterlagen kann jeder im Patentamt einsehen. Astro hat nur deshalb ein Monopol auf den Bau von Transmittern, weil es der Konkurrenz bisher nicht gelungen ist, das Patent zu umgehen. Es muss trotzdem damit zu tun haben. Entschuldige einem rückständigen Terraner mal eine ganz dumme Frage. Was ist denn überhaupt ein Transmitter? Robert, Das solltest du inzwischen aber wirklich wissen. Wir haben in den letzten Tagen einige Dutzend Transmittersprünge gemacht. Ja, ich weiß jetzt, wie ein Transmitter aussieht und wie man ihn bedient. Ich möchte aber wissen, wie er funktioniert. Man betritt die Kabine eines Transmitters und findet sich im nächsten Moment in der Kabine eines vorherbestimmten anderen Transmitters wieder. Beliebiger Ortswechsel ohne Zeitverlust. Also jetzt sei mir bitte nicht böse, aber du hast mir damit nur erklärt, was passiert. Aber wie und warum passiert es? Wenn ich bei einem Auto den Zündschlüssel herumdrehe, dann springt der Motor an und ich kann fahren. Aber ich möchte gern wissen, warum das so ist. Ich möchte etwas über den Motor des Transmitters erfahren. Das Prinzip verstehen, das dahinter steckt. Tut mir leid, da bin ich überfragt. Aber du hast ja schon den Mann kennengelernt, der dir solche Fragen beantworten kann. Dr. Adams, genau. Noch ein Grund mehr, ihn noch einmal zu besuchen. Wie ich dich kenne, muss das natürlich sofort sein. Eigentlich schon. Wenn es dir nichts ausmacht. Na gut. Machen wir einen kleinen Spaziergang zum nächsten Transmitter. Hallo? Blake. Namen Dr. Adams. Namen. Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich so spät noch störe. Na, wie war's in Point? Ist Bonnet nicht ein reizender Zeitgenosse? Ein Kotzbrocken. Genau so, wie Sie ihn mir geschildert haben. Dr. Adams, ich weiß, dass Sie abends nicht gern gestört werden. Machen Sie doch bitte trotzdem noch mal eine Ausnahme. Sie wissen ja, ich komme von der Erde und weiß so gut wie nichts über Transmitter. Könnten Sie mir ein paar Informationen darüber geben? Ich wüsste keinen anderen, der dafür so Sie sehr... Sie wollen um Mitternacht noch eine Vorlesung über Transmitter? Offenbar habe ich Ihren Wissensdurst gehörig unterschätzt. Es hat natürlich auch Zeit bis morgen. Na, kein Problem, ich programmiere meinen Transmitter auf Empfang. Hallo. Guten Abend. Bitte sehr. Ich will mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wie funktioniert ein Transmitter? Ich weiß nur, dass man an einem Ort hineingeht, in Atome aufgelöst wird und in Sekundenschnelle an jedem beliebigen anderen Ort wieder zusammengesetzt wird. Sozusagen Reisen ohne Zeitverlust. Sie irren sich, Mr. Blake. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Transmitterkenntnisse der Science Fiction zu verdanken. Sie werden keineswegs in Atome aufgelöst. Und die Länge der Reisestrecke ist durchaus nicht beliebig. Sie stellt sogar das eigentliche Problem dar. Wir können im Moment nur Distanzen bis maximal 30.000 Kilometer pro Sprung überwinden. Und dazu bei derart langen Strecken nur mit einem gigantischen Energieaufwand. Deshalb also gibt es keine Transmitterverbindungen zum Mars oder zur Erde? Man müsste überall im All Transferstationen bauen und dann von Station zu Station hüpfen. Das Ganze wäre unbezahlbar. Aber über das Prinzip weiß ich damit immer noch nichts. Transmitter sind in gewisser Weise Zeitmaschinen. Sie erzeugen einen Doppelgänger des Reisenden, der den Bruchteil einer Sekunde jünger ist als das Original. Durch diesen kontrollierten Eingriff in das Raum-Zeit-Gefüge entsteht der Doppelgänger an einem anderen Ort, der durch computergesteuerten Energieeinsatz festgelegt werden kann. Und das Original? Wird vernichtet. Also Sie meinen, bei jedem Transmittersprung wird ein Mensch getötet? Das ist wohl kaum der richtige Ausdruck für diesen Vorgang. Raum, Zeit, Energie und Materie bilden ein komplexes Gefüge. Jede Einflussnahme auf eine dieser Komponenten wirkt sich auch auf die anderen Komponenten aus, verstehen Sie? Aha. Die Gesamtbilanz muss immer stimmen. Nehmen Sie zum Beispiel einmal uns Menschen. Allein durch unser materielles Dasein nehmen wir Einfluss auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Wir bewegen uns in den drei bekannten Dimensionen: Länge, Breite und Höhe. Unterliegen aber zugleich auch der vierten Dimension, der Zeit. Wenn wir uns in diesen Dimensionen bewegen wollen, müssen wir Materie in Energie umwandeln. Und genau das passiert, wenn Sie einen Transmitter benutzen. Hinzugefügte Energie verändert das Raumzeitgefüge, in dem der Körper des Reisenden leicht zeitversetzt in anderen Raumkoordinaten auftaucht. Soweit habe ich das verstanden. Aber was passiert mit der Originalausgabe des Körpers? Nun, wie ich schon sagte, Raum, Zeit, Energie und Materie bilden eine unzertrennliche Einheit. Aus Materie wird Energie, aus Energie Materie. Der neue Körper kann nur dann in seiner neuen Position im Raumzeitgefüge auftauchen, wenn der alte Körper die nötige Energie dafür liefert. Also wird er sozusagen zerstrahlt. Laienhaft könnte man es so ausdrücken, aber Es geschieht nicht so, wie Sie sich das vermutlich vorstellen. Der gesamte Prozess bewirkt die Umwandlung von Materie in Energie und dann wieder in Materie. Es bedarf dazu nicht eines Lasers oder dergleichen, sondern ist einfach eine Konsequenz aus den Naturgesetzen. Gab es dabei noch niemals eine Panne? Es gibt keine Pannen bei Naturgesetzen. Ich rede nicht von Naturgesetzen, sondern von der Transmitter-Technologie. Und da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie ist ausgereift, wenn nicht sogar perfekt. Ja, das hat man von der Nukleartechnik auch behauptet, bis es zu der ersten Katastrophe kam. Oh, bitte, vergleichen Sie nicht Apfel mit Birnen. Der Transmitter ist so konstruiert, dass das eine ohne das andere nicht möglich ist. Ein Nicht-Möglich existiert in der Technik nicht. Sie sollten das eigentlich wissen. Können Sie sich vorstellen, dass ein Transmitter in irgendeiner Art und Weise illegal eingesetzt wird, dass derjenige, der das tut, einen Menschen umbringen lässt, um irgendwelche Manipulationen weiterhin geheim zu halten? Sie wissen, wovon ich rede. Ich meine Bonnet und ich meine Barbara. Ach, bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich bin müde und muss schlafen. Er weiß etwas. Ja. Aber ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen. Adams hatte Barbara sehr gern. Warum schweigt er, wenn er den Mörder kennt? Weil er Angst vor Bonnet hat. Bonnet hat all die Dinge, die Adams nicht hat. Geld, Macht, Erfolg bei Frauen. Adams hasst ihn, aber er bewundert ihn auch. Und er hat Angst vor ihm. Vielleicht davor, dass Bonnet auch ihn umbringen lässt. Vielleicht aber auch einfach nur deshalb, weil Bonnet für ihn zu einer übermächtigen Vaterfigur geworden ist, die mal straft und mal streichelt, auf die er aber auf keinen Fall verzichten kann. Jetzt lass uns mal zusammen überlegen, was wir bisher an Mosaiksteinchen haben. Also das ist zunächst einmal der Mord an Barbara. Ein Mord ohne erkennbares Motiv. Aber Barbara wusste vermutlich etwas über Bonnet. Etwas, das nicht herauskommen sollte. Bonnet wird nervös, wenn Adams erwähnt wird. Adams wird grantig, wenn er auf Transmitter-Manipulationen angesprochen wird, obwohl er zuvor versichert hat, sowas sei aufgrund von Naturgesetzen gar nicht möglich. Ich komme einfach nicht drauf, was das verbindende Element sein könnte. Obwohl ich ganz sicher bin, dass es irgendetwas mit Transmitter zu tun hat. Geheime Experimente? Ja, irgendwas in dieser Richtung. Aber wissenschaftliche Experimente sind doch nicht verboten, es sei denn, sie würden an Menschen vorgenommen. Wie stellst du dir das denn vor? Mit einem Transmitter kann man doch Ich weiß überhaupt nichts mehr. Vielleicht war es doch nur ein Steuerbetrug, von dem Barbara wusste. Und Barbara hat sich Adams anvertraut. Nein, sie hätte mir davon erzählt, aber nicht Adams. Ich habe das Gefühl, wir stecken fest, oder? Was können wir denn jetzt noch tun? Geben wir auf? Nein. Ich will, dass der Mörder vor Gericht kommt. Und wenn er noch ein so gutes Alibi hat. Bonnet, Moment mal. Das könnte es sein. Das Alibi. Was ist damit? Mir ist die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, wieso Bonnet auf dem Mars sein und gleichzeitig hier einen Mord verüben konnte. Es muss zwei Bonnets gegeben haben. Einer war auf dem Mars und der andere hat sich hier versteckt und Barbara ermordet. Es gab gar keinen bezahlten Killer. Es war Bonnet selbst. Hör auf, Robert. Jeder wird dich für wahnsinnig erklären, wenn du so etwas behauptest. Wie soll es denn zwei Bonnets geben? Erinnerst du dich? Der Transmitter erzeugt das Duplikat eines Menschen. Räumlich und zeitlich versetzt. Und vernichtet das Original. Laut Adams ist das ein Naturgesetz. Energie, Materie, Bilanz und so weiter. Du weißt schon. Zugleich gibt Adams aber zu, dass durch Energiezufuhr dieses Gefüge verändert werden kann. Wodurch ja erst Transmitterreisen möglich sind. Du meinst, Adams hat uns nicht die volle Wahrheit gesagt. Wenn Transmitter möglich sind, die auf dem Prinzip der Zeitreise basieren, müssen auch echte Zeitreisen möglich sein. Wegen des riesigen Energieaufwandes vielleicht im Moment tatsächlich nur Reisen, die lediglich ein paar Sekunden in die Zukunft führen und wenig Sinn ergeben. Aber viel interessanter ist hierbei, dass ein Mensch verdoppelt wird. Wenn man die Zerstörung des ursprünglichen Körpers verhindern kann, hat man zwei Ausgaben der gleichen Person. Ich verstehe. So könnte der perfekte Mord gelingen. Das erklärt aber immer noch nicht, warum er sie denn überhaupt ermorden wollte. Keine Sorge. Das kriegen wir auch noch raus. Fassen Sie sich bitte kurz, Mr. Blake. Ich habe auch noch andere Aufgaben, als mich um einen Mordfall zu kümmern, der gar kein Mordfall ist. Inspektor Dietz, ich habe bisher mit Ihnen sehr viel Geduld gehabt. Aber Sie sollten mich nicht unterschätzen. Wenn ich diesen Fall ohne Ihre Unterstützung oder sogar gegen Ihren Widerstand aufklären sollte, wird das Konsequenzen für Sie haben. Da kann Ihnen dann auch keiner Ihrer einflussreichen Freunde helfen. Die existieren sowieso nur in Ihrer Fantasie. Ich bin nichts weiter als eine schlecht bezahlte Polizistin inmitten einer Luxuswelt, die zwangsläufig Kriminelle anlockt. Ich habe wirklich viel zu tun, aber reden Sie, bitte. Bonnet war der Mörder. Ich habe keine Lust, mit Ihnen noch einmal durchzukauen, weshalb Bonnet keinen Grund und keine Gelegenheit hatte. Ihre Schwester... Er hatte sehr wohl einen Grund. Barbara wusste etwas, das Bonnet betrifft. Und das auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Können Sie ihm etwas nachweisen? Nein. Dann schweigen Sie besser. Bonnet hat Dreck am Stecken und Barbara wusste davon. Wenn das wirklich stimmen sollte, Bonnet regelt sowas mit Geld und nicht mit Mord. Vielleicht wollte sie mehr, als er zu geben bereit war. Bringen Sie mir Beweise und ich gehe der Sache nach. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen... Wissen Sie eigentlich, wie ein Transmitter funktioniert? Was? Man geht rein und taucht an einem anderen Ort wieder auf. Ich glaube nicht, dass man mehr darüber wissen muss. Aber nun, Mr. Blake... Er erzeugt räumlich und zeitlich versetzte Doppelgänger und vernichtet das Original. Normalerweise. Haben Sie das nicht gewusst, Inspektor? Ihr sauberer Bonnet stellt Transmitter her. Adams, der Chefkonstrukteur, muss tun, was Bonnet ihm sagt. Halten Sie die Überlegung wirklich für so abenteuerlich, dass Bonnet vielleicht, ob mit oder ohne Zutun von Adams, einen seiner Transmitter manipuliert hat? Zum Beispiel, wenn er die automatische Vernichtung des Originals verhindern konnte? Verstehen Sie? Er wäre dann offiziell auf dem Mars gewesen. Ein perfektes Alibi. Aber sein anderer Körper hätte hier, in aller Ruhe, ein Verbrechen begehen können. Sie übersehen etwas, Mr. Blake. Dann müsste es Bonnet jetzt zweimal geben. Hier bei uns. Denn dass Bonnet vom Mars zurückgekehrt ist, lässt sich belegen. Ich habe eine Antwort darauf. Der Tote im Transmitter. Unsinn. Woher wissen Sie überhaupt davon? Myra hat im Archiv nachgeforscht. Hören Sie, Inspektor, Sie können das nicht einfach beiseite schieben. Eine Frau kommt um. Angeblich Selbstmord. Todesursache? Der Energiestrahl eines Großlasers. Wenige Stunden später wird ein nicht zu identifizierender Toter in einem Transmitter aufgefunden. Todesursache? Der Energiestrahl eines Großlasers. Wollen Sie das vielleicht einen Zufall nennen? Es gefällt mir nicht, von Ihnen immer wieder als dummes kleines Mädchen hingestellt zu werden. Ja, wir haben auch gedacht, es gäbe da eine Verbindung. Wir haben Ermittlungen angestellt. Nichts ist dabei herausgekommen. Nichts. Absolut nichts. Und Sie meinen nicht, dass meine Doppelgänger-Theorie eine neue Spur sein könnte? Gut. Es klingt alles sehr fantastisch. Für meinen Geschmack entschieden zu fantastisch. Aber Sie sollen Ihren Willen haben. Ich werde dafür sorgen, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Dann habe ich Sie also überzeugen können, dass es Mord war. Das war überhaupt nicht nötig. Wir hatten von Anfang an einen sehr konkreten Mordverdacht. Das perfekte Alibi ließ uns aber nur die Möglichkeit, Selbstmord als Todesart anzunehmen. Wenn an der Geschichte mit dem möglichen Doppelgänger tatsächlich etwas dran ist, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Dann würde nämlich sein Alibi zusammenbrechen. Werden Sie Bonnet verhaften? Bringen Sie mir einen wirklich handfesten Beweis. Und ich werde es tun. Glaubst du wirklich, Inspektor Dietz wird gegen Bonnet vorgehen? Schwer zu sagen. Trotzdem, ich hatte den Eindruck, dass ich sie überzeugen konnte. Aber Bonnet ist wohl doch zu einflussreich. Ohne einen handfesten Beweis wird sich die Dietz nicht trauen, etwas gegen ihn zu unternehmen. Ich habe Barbara sehr gemocht und ich verstehe deine Motive deshalb gut, aber wir können diesen Bonnet nicht packen. Du sagst ja selbst, dass nicht einmal die Polizei etwas gegen ihn unternehmen kann. So bitter es auch sein mag, gib auf, Robert. Nein. Ich hätte aufgeben können, als ich noch Zweifel hatte. Inzwischen bin ich mir aber ganz sicher, dass Bonnet Barbara umgebracht hat. Ich werde ihm so lange auf die Nerven gehen, bis er einen Fehler macht. Am besten fange ich gleich damit an. Ich habe immer noch den Clubausweis von Adams. Na, wie wär's? Hast du Lust auf einen Drink im Point? Er hat damit gedroht, uns rauswerfen zu lassen. Bis es dazu kommt, werde ich ihn in aller Öffentlichkeit als Mörder bloßstellen. Und was versprichst du dir davon? Ich will ihm lästig werden. Gemessen an ihm bin ich vielleicht nur eine Mücke. Aber ich kann stechen. Mücken werden erschlagen, wenn sie zu aufdringlich sind. Das ist das Risiko der Mücke. Ja, hallo? Inspektor Dietz. Adams ist hier. Dr. Daniel Adams. Frau Inspektor... Inspektor genügt, Dr. Adams. Gut. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern können, Inspektor. Sie haben mich vor ein paar Wochen verhört, als Barbara Blake ermordet... ich meine, Selbstmord begangen hat. Ja, ich erinnere mich sehr gut an Sie, Dr. Adams. Es trifft sich gut, dass Sie anrufen. Ich wollte mich nämlich ohnehin mit Ihnen in Verbindung setzen. Was denn? Sie mit mir? Ja, wir ermitteln wieder im Fall Barbara Blake. Ihr Bruder, den Sie ja bereits kennengelernt haben, hat einen zwar etwas abenteuerlichen, aber doch interessanten Aspekt aufgeworfen, der unsere bisherigen Erkenntnisse in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen könnte. Spielen Transmitter dabei eine Rolle? Allerdings. Dann meinen wir das Gleiche. Deshalb rufe ich ja an. Blake wollte wissen, wie ein Transmitter funktioniert, und ich habe versucht, ihm das grundlegende Prinzip zu erklären. Sie meinen, dass Doppelgänger entstehen? Ja. Er hat von möglichen Manipulationen geredet, die verhindern könnten, dass einer der beiden Körper zerstört wird. Ich muss Ihnen da etwas sagen. Nicht am Videofon, Dr. Adams. Wer weiß, wer in diesem Moment illegal zuhört. Ich bin in ein paar Sekunden bei Ihnen. Er scheint nicht hier zu sein. Hast du schon im Billardzimmer nachgesehen? Sicher. Dort ist er auch nicht. Gehen wir wieder? Wozu? Genießen wir doch die exklusive Atmosphäre, die sonst nur Millionären zugänglich ist. Was möchtest du trinken? Am liebsten gar nichts. Ich fühle mich hier nicht wohl. Lass uns lieber irgendwo anders ein Bier trinken. Zum Beispiel im Flaschengeist. Dort ist es nicht nur billiger, sondern auch günstiger. Oh. Guten Abend, Mr. Bonnet. Sie schon wieder. Habe ich Ihnen beim letzten Mal nicht deutlich genug gesagt, warum was ich von... Warum so unfreundlich, Mr. Bonnet? Ich will Sie doch lediglich an unseren Tisch bitten. Ich verzichte. Dann werde ich Sie hier vor all den anderen Clubmitgliedern einen Mörder nennen. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Drohungen. Ihnen scheint immer noch nicht klar zu sein, mit wem Sie es zu tun haben. Oh doch, das weiß ich sehr genau. Und gerade deshalb will ich ja mit Ihnen reden. Es geht um Ihren Doppelgänger, Ihr zweites Ich. Ich möchte Ihnen mein Wissen verkaufen. Muss ich Ihnen wirklich noch einmal sagen, dass Sie wahnsinnig sagen sind? Sagen Sie es ruhig immer wieder, wenn Ihnen danach ist. Ich habe mich mit Dr. Adams unterhalten. Es war ein äußerst interessantes Gespräch. Adams, was kann Ihnen dieser Volltrottel schon erzählt haben? Interessante Geschichten über Transmitter, wie sie funktionieren und was man mit ihnen alles machen kann. Er hat Ihnen also Betriebsgeheimnisse verraten und Sie wollen mich jetzt erpressen? Nicht so laut, Mr. Bonnet. Man wird schon auf uns aufmerksam. Eine feine Familie. Erst Barbara, dann der Bruder. Wie viel wollen Sie? Jetzt hast du dich verraten, du Arschloch! Du hast meine Schwester umgebracht, du Schwein! Auseinander! Was? Trennen Sie! Mr. Blake, Sie müssen sich unbedingt abgewöhnen, immer alles selber machen zu wollen. Mr. Bonnet, Sie werden des Mordes verdächtigt und sind hiermit verhaftet. Abführen. Los, ab. Bist du okay? Ja, alles in Ordnung. Oh, Inspektor Dietz. Was machen Sie denn hier? Adams hat ausgepackt. Ach. Hat er etwa von dem Mord gewusst? Nein. Erst als Sie, Mr. Blake, aufgetaucht sind und Ihre Fragen gestellt haben, hat er begriffen, dass Bonnet Barbara ermordet hat. Mit seiner Erfindung. Dem Transmitter. Bonnet hat sich per Transmitter verdoppelt, ein perfektes Alibi verschafft und Barbara umgebracht. Aber warum? Warum musste Barbara sterben? Sie haben recht, aber die Reihenfolge stimmt nicht. Ihre Schwester musste sterben, weil sie zufällig die beiden Bonnets sah. Verstehen Sie? Ach. Die Astro AG arbeitet seit Jahren insgeheim an einer Methode, das Transmitterprinzip zur Verdoppelung von Menschen einzusetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird durch Zuführung von gigantischen Energiemengen erreicht, dass der Originalkörper beim Transmittersprung nicht in Energie aufgelöst wird, sondern erhalten bleibt. Bonnet hat als erster und bislang einziger diese Verdoppelung durchgeführt. Bis Barbara die beiden Bonnets gesehen hat? Ja. Bonnet war ein einziges Mal unvorsichtig und traf im eigenen Haus mit seinem Duplikat zusammen. Barbara kam dahinter. Und hat Bonnet zu erpressen versucht? Nicht sofort. Erst als die Beziehung in die Brüche ging. Sie wird ihm vermutlich damit gedroht haben, die Öffentlichkeit zu informieren. Und das hätte Bonnets Pläne ruiniert. Ahnen Sie, was er vorhatte? Wenn man seinen Körper verdoppeln kann, dann ist man irgendwie unsterblich, nicht wahr? Meinen Sie das? Genau das. Die Kälteschlaftechnik macht es heute möglich, einen Körper beliebig lange zu konservieren. Wenn jemand stirbt, der einen Zweitkörper besitzt, könnte dieser Zweitkörper zum Leben erweckt werden. Dann wird eine weitere Kopie angefertigt, auf Eis gelegt und so weiter. Das werden sich aber nur wenige leisten können. Aber Bonnet hat nicht nur ihre Schwester, sondern auch sich selbst umgebracht. Das verstehe ich nicht. Der Tod im Transmitter ist Bonnet. Eine der beiden Bonnet-Ausgaben jedenfalls. Wir haben die Fingerabdrücke verglichen. Sie sind identisch. Ja, aber auf diese Idee hätten Sie doch schon, weiß Gott, früher kommen können. Es gab keinen Grund, Bonnet mit dem Toten zu bringen. Ich kann es kaum fassen. Wie kann man sich selbst umbringen und trotzdem weiterleben? Mit Technik und Gewissenlosigkeit. Nichts Neues eigentlich. Nach allem, was wir durch Dr. Adams und unsere eigenen Ermittlungen erfahren haben, war Bonnet 2 so egoistisch wie Bonnet 1. Wir wissen nicht, wer von beiden Barbara Blake ermordet hat, aber eines ist sicher. Beide wollten die Macht. Bonnet 2 hat sich geweigert, an einem anderen Ort eine Tarnexistenz zu führen oder etwa in den Kälteschlaf zu gehen. Das wurde beiden zum Verhängnis. Es kam zum Kampf und einer der beiden hat sein anderes Ich umgebracht, unkenntlich gemacht und per Transmitter beiseite geschafft. Woher wissen Sie das? Von Dr. Adams. Er war dabei, als es geschah. Was? Und dieser Bonnet, den Ihre Beamten abgeführt haben, ist das nun der Mörder von Barbara? Oder ist es die Kopie, die zur Zeit des Mordes auf dem Mars für ein Alibi gesorgt hat? Das werden wir wohl niemals erfahren. Wenn er den Mord an Barbara nicht freiwillig eingesteht, haben wir keine Chance, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Soll das etwa heißen, dass er straflos ausgeht? Wir kriegen ihn, darauf können Sie sich verlassen. Er sitzt in der Falle. Wir können beweisen, dass es 2 Ausgaben von Bonnet gab und eine davon getötet wurde. Wenn er den Mord an Barbara auf seine Kopie schiebt, bleibt immer noch der Mord an der Kopie. Würde das Gericht dies nicht als eine Art Selbstmord werten? Die Möglichkeit der Personenverdopplung wird neue Gesetze erfordern, aber in diesem Fall brauchen wir sie wohl nicht. Bonnet hat sein Duplikat umgebracht. Aber dieses Duplikat hat schon seit etwa einem Jahr sein eigenes Leben geführt. Keine Sorge, Bonnet wird seiner Strafe nicht entgehen. Warten wir es an.